Hallo, ich grüße euch zur Ausgabe 101 von Freitag, dem 2. September 2022. Ganz herzlichen Dank, dass ihr wieder dabei seid. Es freut mich sehr und mich hat auch sehr gefreut, die vielen wirklich sehr wertschätzenden Beiträge, Rückmeldungen und Kontaktaufnahmen anlässlich der 100. Ausgabe. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, was soll ich euch diese Woche erzählen? Es ist eine recht dichte Woche, um es mal so zu sagen. Und ich bin natürlich mal irgendwie aus der Woche rausgestartet mit den ersten Nebenwirkungen der Chemo. Und tatsächlich scheint es so zu sein, dass jetzt mein neuer, sag ich mal, Tiefpunkttag immer der Montag danach ist. Also das war letztes Mal schon so und dieses Mal war es auch so, dass ich an montags dann irgendwie auch nicht mehr so richtig weiter konnte und ganz viel liegen musste und ja, dererlei. Das ist eine für mich interessante neue Beobachtung und gut, da muss ich halt lernen, mit umzugehen, mir meine Zeit so einzurichten, dass halt montags nichts auf dem Plan steht, was ich deswegen in irgendeiner Form absagen oder anders planen müsste. Genau. Ja, der Montag war dann auch, ich bleibe direkt bei dem Montag, insofern ganz interessant, als dass sich am Montag eine Mitarbeiterin von der Rentenversicherung bei mir telefonisch gemeldet hat, um auf meine E-Mails zu reagieren. Ja, sie hat mir mitgeteilt, dass also mein Antrag auf Reha, den ich ja übers Arbeitsamt gestellt habe, jetzt umgewandelt würde. So, dass also das Thema Reha vom Tisch ist und die Umwandlung jetzt zur Folge hätte, dass so als nächster Step dann die Erwerbsminderungsrente dran wäre. Also so, um es mal so zu sagen. Die war total empathisch, also hatte so ganz viel Verständnis auch dafür, in welcher Situation man sich gerade oder auch ich mich halt jetzt gerade so befinde, wo so vieles in Frage gestellt wird und ja, und dann auch noch Behörden solche Anforderungen mit Reha stellen und das wieder zurücknehmen und ja, also ja, das war ein total gutes Gespräch und ich war auch sehr froh zu erfahren, dass also mein Anliegen da insofern Gehör gefunden hat, dass es jetzt also nicht weitergeht mit, dann schicken wir sie woanders in Reha oder so, sondern jetzt in die Richtung Erwerbsminderung weitergeht. Was mir jetzt noch nicht klar ist, das muss ich nächste Woche mal klären, ist, ob mit dem Antrag, den ich beim Arbeitsamt gestellt habe, der überschrieben war mit Antrag auf Reha Schrägstrich Erwerbsminderung, ob damit jetzt auch direkt, wenn das jetzt umgewandelt wird, das erledigt ist oder ob ich nochmal ins Antragsverfahren bei der Rentenversicherungskasse muss. Das finde ich aber Montag raus, dann da rufe ich einfach mal beim VdK-Berater an und frage das nach und mach mich da nochmal schlau. Ja, und werde dann entsprechend handeln. Allerdings erst nach dem Umzug, wenn die Anschrift auch geändert ist und so, sonst sehe ich schon kommen, dass das durcheinander geht. Ja, also das ist dadurch ist so ein bisschen Ruhe reingekommen in die Sache. Das ist so vor dem Umzug ja auch gar nicht so verkehrt, weil der bringt ja genug Unruhe mit sich. Ja, dann habe ich Dienstag mich wieder deutlich besser gefühlt und hatte so die Idee, Ich bringe mal eben noch ein paar Bücher wieder zurück in die Schule, in der ich gearbeitet habe, also in die AGVIS. Die hatte ich jetzt hier beim Ausräumen meines Bücherschranks gefunden. Da waren überall die Klebchen aus der Bibliothek dran oder ja, Leihbibliothek bei uns im Haus. Und da habe ich gedacht, gut, die gehören jetzt ja auch nicht hier hin, die gehören ja der Schule, also bringst du sie auch wieder zurück. Und eine Urkunde musste ich auch noch beglaubigt kriegen. Das können wir halt dort vor Ort auch machen, als ja, Oberbergischer Kreis. Und ja, da hatte ich so lockerflockig gedacht, das machst du mal eben so. Und hatte aber völlig unterschätzt, dass das dort vor Ort sein und das Gespräch mit den Kollegen und dann auch noch anschließend im Rausgehen, quasi vor der Schule, Gespräch mit meinen ehemaligen, ich sag mal so, ehemaligen oder quasi ehemaligen SchülerInnen, dass das emotional was mit mir anstellt. Da hatte ich überhaupt nicht mit gerechnet, dass das der Fall sein könnte und war dann überrascht, dass es so war. Und bei mir kam nochmal, ach, so ganz viel hoch, was ich alles investiert habe, auch an, also hauptsächlich, das Geld ist mir egal, aber an Zeit und Leistung und so weiter, um überhaupt in diesem Beruf arbeiten zu dürfen. Das war ja, ich habe ja später nochmal studiert und war dann also quasi auch nochmal für ein reduziertes Gehalt unterwegs und wir als Familie hatten dadurch auch ein paar Einschränkungen natürlich und ich hatte wenig Zeit für die Familie und so dergleichen. Das kam da alles einmal an die Oberfläche geschwappt und ich war dann auf einmal sehr in so Vergangenheit beschäftigt und ja, das ist mir so an dem Tag dann ein wenig nachgelaufen und ja, dann habe ich halt versucht, folgende Strategie versucht, um wieder in der Gegenwart zu landen, habe ich mich mit Zukunft beschäftigt und ja, das war dann auch am Mittwoch dann gelungen, dann war es auch wieder okay und ja, die Dinge sind so, wie sie sind und wir gucken jetzt, dass wir als Familie das stemmen, was aktuell vor unseren Füßen liegt und ich kümmere mich eher um das Heute und nicht um das Gestern und nur ein bisschen um das Morgen. So ein bisschen um das Morgen muss man sich ja kümmern, aber nicht sorgevoll, sondern eher zuversichtlich. So, ne? Das ist ja meine Herangehensweise und manchmal auch mit Cleverness, um Dinge schon so ein bisschen vorab zu entschärfen, die da wahrscheinlich kommen werden. Genau. Ja, in dem Zusammenhang steht natürlich auch der Umzug dann nächsten Samstag am 10.9. Und ich bin sehr, sehr froh und dankbar für viele feste Zusagen und freue mich, dass wir mit einer wirklich schlagkräftigen Truppe hier am Start sein werden an dem Samstag, um das Gros zu schaffen, hier aus diesem Haus in das andere zu bekommen. Und dann im Nachgang werden wir dann in den nächsten Wochen mit dem einen oder anderen Helfer dann noch dafür sorgen, dass unser ehemaliger Wohnort hier in Hunsheim dann auch in einem, sage ich mal, Zustand ist, wo wir das vertreten können, den an einen potenziellen Käufer oder auch neuen Mieter zu übergeben. So, das ist so die Idee dahinter, was dann noch kommt und am 30.09. ist dann die Wohnungsübergabe und dann sind wir hier raus. Was noch so ein bisschen in Frage steht, ist, was machen wir mit der Küche, die hier ist, weil die braucht keiner. Wir brauchen die weder bei uns im neuen Häuschen, noch braucht einer der Kinder die Küche. Und ob es hier einen Nachmieter gibt, der die braucht, das weiß man halt nicht. Und ein Käufer, ob der die haben will, das weiß man halt auch nicht. Und ja, die ist halt auch 20 Jahre alt. Und das Beste daran sind die Elektrogeräte, die wir vor ein paar Jahren erneuert haben. Und das ist es auch schon. Aber halt auch von der Großfamilie genutzt, das merkt man so einer Küche und auch den Geräten natürlich an. Von daher haben wir da überhaupt keine Ambitionen, die teuer irgendwie zu verschachern, sondern eigentlich wären wir nur froh, wenn wir sie gegen, sag ich mal, einen kleinen Salär an jemanden übergeben dürften, der da anschließend was mit anfängt. Ansonsten, tja, wird das traurig, dann landet das alles irgendwie auf dem Sperrmüll und ich muss mich kümmern, dass wir irgendwas noch irgendwo zwischenlagern. Und so richtig Platz haben wir für sowas nicht im neuen Häusileinchen. Ja, das sind so die Dinge, die da kommen. Unmittelbar wird jetzt erstmal der Umzug vom ehemaligen Kameraauszubildenden sein, den wir dann morgen abschließend gestalten werden miteinander. Ja, das soll es mal so gewesen sein heute als Info von mich an euch und ich sage lieben Dank fürs Dabeisein und fürs an uns denken, für jede Begleitung in jeder Weise, die ihr immer wieder schafft und ja, in dem Sinne, bis denne.